Lektion 6 Übung 2 Oh wei, Stefan, all die Bücherkartons in die vierte Etage und den Aufzug dürfen wir nicht benutzen. Ja, die Wohnung in der ersten Etage war wirklich praktischer. Aber die war einfach zu teuer. Also los. Gut, zuerst die Möbel. Klar, als erstes bringen wir den Kleiderschrank ins Schlafzimmer. Den stellen wir rechts an die Wand. Dann das Bücherregal ins Wohnzimmer zwischen die Fenster. Das montiere ich später. Dann stellen wir die Bücherkartons am besten in die Diele. Aber zuerst die Schranktür. Wie geht's jetzt weiter? Nimm den Plan hier. Da habe ich alles aufgezeichnet. Zuerst die Sachen für die Küche. Den Herd nehmen wir zu zweit. Der kommt neben den Spültisch. Und neben den Herd den Kühlschrank. Der passt gerade noch in die Ecke. Den Esstisch und die drei Stühle stellen wir in die Mitte. Das Bett und die Matratze gehören natürlich ins Schlafzimmer. Das Bett möchte ich an die Wand links stellen. So, siehst du? Meinen Schreibtisch möchte ich auch ins Schlafzimmer stellen, vor das Fenster. Wie? Nicht ins Wohnzimmer? Ach, Wohnzimmer, Schlafzimmer, was soll's? Am Schlafzimmerfenster ist das Licht gut. Da kann man gut arbeiten. Also hören Sie mal, Sie stehen im Parkverbot. Hier dürfen Sie nicht parken. Wirklich? Oh ja, stimmt, hier darf man nicht parken. Aber wir ziehen um. Wir müssen doch die Möbel, die Bücher und so weiter ausladen und in die Wohnung bringen. Ach, Sie sind der neue Mieter. Ja, aber da brauchen Sie...